Trenbolo und Acetat, Gangster Flow, krasse Arme, 365 Tage Massephase. Kid, ich steppe im Pusher-Shoot ins Fitnesscenter. Tick an Banger Testo, denn das macht die Arme breit wie auf dem Zuckerhut, das Christusdenkmal. Seh dich bei McFit und zerstampft da dein Toyface im Anfall von Roid Rage beim Langhantel-Kreuzheben. Und dein Kollege versucht mich anzugreifen, du hast ein 22er Bizeps, pass durch ein Hantelscheibenloch. Also, was will er tun? Ich polier ihm ganz schnell die Visage. Importier Galini-Gas, betreibe Handel in den Straßen. Und die Bullen wollten mich an die Wand stellen und befragen, doch die Handschellen zerbarsten an meinen anschwellenden Adern. Steroid zu dem Raptank, Kerosin in den Jet. Und lenk ihn auf mich, er leidet an meinen Bizeps im Crash. Und während wir muskulös den Shampoos köpfen, bleibst du ein Hungerhaken, dessen Unterarme den Umfang haben von Bambus. Ey yo, mein Psychologe will mich in die Anstalt einweisen, denn ich schlag auf ihn mit einer Langhantel ein. Ey, doch ich bin für die Klapse zu breit. Einmal anspannen reicht und die 20er gereicht. Steroid-Trap, Oberkörper V-förmig. Steroid-Trap, ey yo, ich ficke dich, du Hund. Steroid-Trap, Bizeps wie Wassermelonen. Um mich am Rücken zu kratzen, ist mein Bizeps zu hoch. Ich bin Casino, Mäuse, Fick, Latino, Bräute und bestelle einen Cocktail mit Aminosäure. Älter, brutaler, mein Aussehen besser. Du nimmst zwar Anabol, doch wieso gehst du auf den Stepper? Er ist ne Fotze und der Arme hat so Oberarme wie ich Unterarme. Du musst Schutzgeld zahlen an Gewichteheber und deine Sister bläst grad, weil sie Fitness-Shake mag. Ich werd dicke Bäder, du willst mich stinkfest machen, doch kannst höchstens mein Ding festmachen. Denn der King rappt krass, packt sich die Kilos und macht heute Brust wie ein plastischer Chirurg. Warst du Hurensohn? Wieso macht ihr auf Bad Boys? Warum? Und wieso liegen in deinem Bad Boys? Du fragst nach meinem Trainingsplan, Anabolika, Brust, Bizeps jeden Tag. Ey yo, mein Psychologe will mich in die Anstalt einweisen, denn ich schlag auf ihn mit einer Langhantel ein. Ey, doch ich bin für die Klapse zu breit. Einmal anspannen reicht und die 20er gereicht. Steroid-Trap, Oberkörper V-förmig. Steroid-Trap, ey yo, ich ficke dich, du Hund. Steroid-Trap, Bizeps wie Wassermelonen. Um mich am Rücken zu kratzen, ist mein Bizeps zu groß. Steroid-Trap, Körperbau wie der junge Schwarzenegger unter dem 190 Euro teuren dunklen Prada-Sweater. Straßenrapper werden auf dem Bordstein geschlagen. Wir kommen aus Nordrhein-Westfalen, in dein Ort reingefahren. Du kriegst Wind davon und änderst sofort deine Straße. Änderst sofort deinen Namen, änderst sofort deine Haare, änderst sofort deine Nase. So dass dein Chirurg irgendwann genervt meinte, ändert doch sofort die Visage. Steroid-Trap, was ist mit euch Hurenkindern los? Was Langhantel, ich drücke den Sumo-Ringer hoch. Pures Anabol, nur die Masse zählt. Und ich fick jeden deutschen Rapper, der ne Maske trägt. Hundesohn, ey, deine Jungs trinken die Reste aus Bierdosen. Meine Jungs spritzen sich Testo aus Schierhoden. Steroid-Rap, du hässlicher Bastard. Ich bin wie dieser Paul, ein menschlicher Panzer. Ey, yo, mein Psychologe will mich in die Anstalt einweisen, denn ich schlag auf ihn mit einer Langhantel ein. Ey, doch ich bin für die Klapse zu breit. Einmal anspannen reicht und die 20er gereicht. Steroid-Rap, Oberkörper V-förmig. Steroid-Trap, ey yo, ich ficke dich, du Hund. Steroid-Trap, Bizeps wie Wassermelonen. Um mich am Rücken zu kratzen, ist mein Bizeps zu groß. Steroid-Trap,